Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Previous on Fanboys. Heute mit dem Map. Previously. Mhm. On Fanboys. Ja. War die 95, die Previously. Genau. Wir sind jetzt endlich in meinem Abi-Jahrgang angekommen, nämlich bei der 96. Juhu. Krass. Ich vergesse das immer. Ja. Ja. Wie? Ja, dass er früher Abi gemacht früher hat, Abi gemacht hat als wir. Um das mal vorsichtig und höflich zu formulieren. Ach, ich habe auch noch in demselben Jahrhundert Abi gemacht. Ja, ich auch, aber schon wesentlich später. Juhu. Ja. Und schon haben wir 2012. Ja. Und die Welt steht noch. Also ja, ist der Maya-Kalender. Ja, ja. Zombokalypse. Sagt das denn noch 27 Tage oder so? Oder 28? Ja. Ja. Aber das sind noch irgendwie gefühlt 3 Fanboys-Folgen. Das ist schlecht. Mhm. Also dreistellig sollten wir schon noch werden. Ach, stimmt. Ja. Wir kommen jetzt in dem Jahr nicht mehr in die Dreistelligkeit. In diesem Universum nicht mehr. Ja, wenn ich bei der 100 nicht dabei sein darf. Also überhaupt nicht, aber das wäre doch das ist ja schon fast wieder schön. Ja. Also wenn die Welt dann wirklich untergeht, dann ist das, wenn 99 Folgen gemacht hat, auch besser als 100. Ja, aber normalerweise ist die Argumentation ja andersrum. Also, die Welt geht ja unter, wenn der Maya-Kalender zu Ende ist und nicht der Maya-Kalender ist. Vielleicht geht die Welt auch unter, wenn die 100. Fanboys gespielt worden ist. Ja, genau. Das könnte natürlich sein. Wir holen auf jeden Fall Mobile Max auf. Ja. Ja, es wäre schon, schon bitter, wenn die Welt am 22. untergeht. Tja, haben wir eigentlich irgendwas falsch gemacht letztes Mal? Was ging es letztes Mal? Letztes Mal war diese Skype-Folge, gell? Das war die Skype-Folge. Ich war verhustet, habe aber Material reingeschrieben. Ich habe gehört, die war total schrecklich. Live. Ich hab Dankbarkeit erfahren für. Ja, ja. Man muss einfach mehr leiden am Mikrofon. Dann. Genau. Wir leiden ja immer, man hört es nur meistens nicht so deutlich. Also ich habe natürlich Anmerkungen zur letzten Folge, die ich aber später anbringen werde. Die wirst du später anbringen. Tu immer mit diesem, da fangen wir diese, ja, egal. Ansonsten, Antrag zur Geschäftsordnung. Swarm, ihr habt es sehr schön dargestellt, ja. Wie es ist. Kriegt es dein Approval? It's approved that it's unfinished. And Swarm. It's Swarm. Ja, wo wir schon gerade beim Weltuntergang waren, mit Android wäre das nicht passiert. weil die Welt geht ja bekanntlich im Dezember unter und bei Google gibt es keinen Dezember. Das ist großartig. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, weil es eben nur in der Kontakte-App ist, auf dem aktuellen 4.2er Jelly Bean Android. Kontakte oder Erinnerungen? Kontakte. Ja, und du kannst irgendwie in Kontakte, kannst du Erinnerungen zu Personen eintragen, wie zum Beispiel auch den Geburtstag. Also jeder, der im Dezember Geburtstag hat, den kann man im Moment nicht eintragen. Und da ist einfach kein Dezember in diesem Picker. Der alle Dezember oder nur diese? Alle Dezember, weil das ist halt so ein dreistelliger Picker, so ähnlich wie in iOS auch. Also und sie haben einfach das Array nicht groß gemacht. Oft bei One halt wahrscheinlich. Ja. Vielleicht gibt es vor dem Januar noch was, mal gucken. Nee, es gibt keinen 0. Monat. Es ist lustig und ist halt jetzt... ist gerade so draußen. Ich finde immer wieder spannend, wie so Daten doch immer wieder schwierig sind. Also auch damals der Zoom hat ja auch irgendwie mal an Silvester einfach mal überhaupt komplett gestreikt. iPhones haben nicht geklingelt. Hier wird einfach UI nicht angezeigt. War das großartig. Silvester, wo die iPhones nicht geklingelt haben, oder war das die Zeitumstellung? Das war die Zeitumstellung bei den iPhones. Der Zoom war aber irgendwie um Silvester rum, was die Katastrophe war, weil es war oft ein Weihnachtsgeschenk. Also wenn man schon mal einen Zoom gehabt hat, dann meistens, weil man geschenkt hat, nicht weil man es selber gekauft hat. Und dann war auch nicht so dolle. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr die Technik dann doch streikt. Naja, ja, liebe Zeit Kinder, ist auch kompliziert. Ja. Zoom war übrigens, liebe Kinder, mal ein MP3-Player. Früher. Dann eine Medienplattform auf der Xbox. Stimmt. Und jetzt heißt es, glaube ich, nur noch Microsoft Surface. Stimmt, das heißt jetzt alles Microsoft Surface. Außer Microsoft Surface. Ah. Okay. Ja, ich habe gesehen, im Motel One ist da so ein großes Plakat an der Tür. Hier als erster Surface testen. Microsoft, hier können Sie zuerst Microsoft Surface testen. Abgefahren. Ja. Wo wir gerade noch bei Microsoft-Bashing waren, nachdem wir gerade vom Android-Bashing kommen, hast du dieses Kin-Video gesehen? Ich habe das Video, nein, das ging nicht auf den iOS-Geräten, weil das so in einem Flash-Player war. Ich habe auf dem iPhone geguckt. Echt, ich wollte auch, aber auf einem Verge-Artikel, glaube ich, war das da, ging es bei mir gerade nicht. Okay, bei mir sonst hätte ich es geguckt. Okay. Mhm. Und? Das war ja so. Also es geht um KIN, das Microsoft-Telefon, das, Zitat Artikel, ein geringeres Shelf-Life als Orangensaft hatte, weil das wurde irgendwie 2 Tage lang verkauft. Ich glaube, de facto so 3 Monate lang oder so ein halbes Jahr vielleicht maximum. Also vor der Metro-Windows-Phone-Geschichte und nach der vorherigen Windows-Geschichte. Sie hätten das eigentlich instantan gepullt. Aber echt so? Kann auch sein. Ja. So also in dem Artikel steht halt 2 Tage lang, wo es verkauft irgendwie und hat ein schlechteres Shelf-Life als Orangensaft gehabt. Okay. Aber vielleicht übertreiben sie auch. Aber ich kann mich da auch erinnern, dass es auf jeden Fall sehr kurz im Verkauf war. Und es gab ja 2 Modelle. Es gab 2 Modelle. Es gab so dieses viereckige und das etwas längliche mit Tastatur. Mhm. Und da sind jetzt so Videos aufgetaucht von Pre-Production Prototype Testing, was UI angeht. Und also nahezu mit den finalen Hardware-Geräten. Hardware-Geräten ist auch ein schöner Doppelmoppel. Haben sie da getestet und haben eben Leute drauf losgelassen und haben da die User-Testing-Sessions aufgezeichnet und Videos draus gemacht. Und das ist ja unterirdisch. Das ist ja wirklich, also sie versuchen da zu wählen und das Telefon registriert die Button-Touches irgendwie wirklich ungelogen 5 Sekunden, nachdem sie gedrückt haben. So, und es ist alles unglaublich zäh und langsam und die versuchen es zu bedienen, aber das Telefon reagiert so mit einer Zeitverzögerung von 5 Sekunden. Und das ist, also, dass sie das überhaupt in Verkauf gegeben haben nach diesen User-Test-Videos, ist schon auch mutig. Ja, dieses komplette Ding ist ein einziges Mysterium, weil sie hatten ja wirklich schon so ihre Microsoft Windows Mobile so in der Pipeline. Das ist ja dann wirklich so ein halbes Jahr später gestartet oder so. Es war nicht so, dass wir jetzt unbedingt was gebraucht hätten. Es war klar, dass das irgendwie so Dead on Arrival ist eigentlich, aber dann trotzdem ist noch rauszuhauen, echt auch krass. Also es gibt auch lange, lange Wikipedia-Artikel darüber, da kann man das alles auch nochmal nachlesen. Das war 44 Tage am Markt. 44 dann doch. Ja, dann war er doch mit 3 Monaten auch das komplett falsch. Hier 44. Und es ist wieder als Feature-Phone erhältlich. Was ist wieder erhältlich? Das KIN 1 und 2 sind inzwischen wieder als sogenannte Feature-Phones auf dem Markt. Ja. Ja. Ja. Jetzt muss ich die Autoren des Wikipedia-Artikels vorlesen, den ich gerade zitiert habe. Ist das so bei... weiß ich nicht, wie das bei Audio ist. CC bei Gedöns. Naja, das mit den Lizenzen, das handhaben wir nicht so. Außerdem sind die ja selber und Gedöns. Egal. Ja, der KIN. Ich habe mich amüsiert. Aber wie kommt ihr da jetzt drauf, auf den KIN? Wegen Microsoft ist doof. Ach so. Ja. Microsoft ist doof, Gruber hat es verlinkt. So. Genau. Wir sind ja Fanboys, finden alles doof aus. Genau, und zitieren auch einfach Gruber. Was Gruber ja auch verlinkt hat, was apropos alles doof, fand ich auch ganz nett, dass irgendwie Oprah Surface-Werbung gemacht hat, wenn wir schon dabei sind, und so einen Tweet abgesetzt hat, dass sie jetzt viele Surfaces für ihre Geschenke für Weihnachten kauft, von ihrem iPad aus. Ja. Naja, ich hier twitter das Team von Oprah wahrscheinlich. Da habe ich übrigens gelesen, dass Opera in Weißrussland fast die Hälfte Marktanteil hat. Weil die Internetverbindung so schlecht ist, dass... Ich sage immer noch, wir müssen noch mal die Kastagnettenmänner mit dieser Art von Übergängen machen. Das müsste klappen, auch als Podcast. Oh, Oprah hat einen Marktanteil in Weißrussland. Okay. Ja, weil die Internetverbindung so schlecht ist und die komprimieren, die können ja komprimieren, serverseitig, und haben Sicherheitsfeatures. Ja. Übrigens, weil gerade die Frage kam, ein Feature, was ist eigentlich ein Feature-Phone? Ein Feature-Phone ist ein Knochen, also ein Telefon, was als Telefon funktioniert und noch ein paar Features hat. Ich glaube, daher kommt aber nicht der Name, oder? Also es ist eigentlich die Abgrenzung zu Smartphone. Genau. Also es hat halt weniger Features als ein Smartphone, deswegen ist es ein Feature-Phone. Ah. Also ich glaube auch, und dann halt so spezifische Features. Ja, Smartphone kann ja alles. Mhm. So. Und das Feature-Phone hat halt nur Features. Genau, so. Also fest programmierte. Also, genau, man kann halt so SMS und man kann vielleicht konnte man auch so, wie heißen denn die SMS mit Bildern? MMS. MMS? So, also das sind, diese Beispiel, Features werden alle aufgezählt und dann entscheidet man aufgrund der Features, welches Telefon man nehmen will. Also, zum Beispiel hatte Twitter aber keine Retweets. Du bist heute so seltsam drauf, Marcel. Nee, also diese Nokia 61. Whatever-Lookalikes, die man so in Plastik verpackt kauft. Ja, alle Telefone, die keine Smartphones waren, oder? Genau. Das war so, die heißen halt dann Feature-Phones, da unten abgegrenzt. Ja, aber solche Dinge gibt es ja immer noch. Also ich war letztens an einem T-Punkt und da hängt halt ja, so in Plisterverpackung hängen wirklich so Geräte, die aussehen wie 61 irgendwas, ja. Also alles mit 61 habe ich nicht verstanden. 1961? Nee, diese Nokias hießen doch alle so 61, okay. 80 und also, 32, 15 und so. Ich würde jetzt gerne wissen, so, ab wann sind Telefone Feature Phones, wenn sie mehr können als telefonieren? Und also, Komfort. Es gibt auch die Einwegphones dann ganz unten noch, oder? Bitte? Die Einwegphones gibt es nur noch unten drunter. Alles andere dazwischen ist Feature Phone, glaube ich. Einwegphones gibt es auch nur bei Breaking Bad. Nee, die gibt es so schon auch. Okay. Also sobald man Solitär spielen kann. So ein Notfallphones für ins Auto hauen und so. Ach so. Notruf. Okay. Kostet relativ viel, aber geht dann auch mit einer Batterie. Aber man kann so Burner-Phones wirklich kaufen. So. Ja. Cool. Ja. Also es gibt auch ein ganz teures von der Schweizer Firma, das dann mit irgendwie ewig hält mit zwei Batterien. Also ist irgendwie Preise geworden auch, aber das kostet dann irgendwie 200. Das lohnt sich dann nicht so wirklich. Aber es gibt so Einwegphones schon auch für eben so eher so Rettungseinsätze und Notfallgeschichten. Okay. Okay. Und Drogenhandel. Wahrscheinlich. Rettungseinsätze. Gut zu wissen. Lass uns doch am besten mal zurück auf die Schienen kommen hier und das nächste Thema, das wir hier aufgeschrieben haben, behandeln. WhatsApp ist so dieses Cross-Plattform, Anführungszeichen, also Cross-Telefon-Plattform, Messenger-Gedönse. Ja? Ich wollte das nur noch mal. Ja. WhatsApp ist die App, die für viele Leute mit Smartphones mehr oder weniger SMS ersetzt hat, also vor allem für nicht iPhone-Bürger. Bürger. Und Bürgerinnen, weil WhatsApp umsonst SMSen kann und das war großer Renner. Und deshalb kennt eigentlich jeder WhatsApp. Okay. Jeder. Jeder. Ich weiß gar nicht, warum du das sowas erklärst. Okay, es tut mir leid. Das war mal wieder unsicher, habe ich gehört. Das ist ja öfter mal unsicher und jetzt war es wieder unsicher irgendwie. Ja, halt immer noch. Also es immer gab noch? Halt so vor ein paar Monaten mal so diese Geschichte, ach, wenn ich im WLAN mitsniffe, dann habe ich alle nötigen Daten, um über WhatsApp deine Nachrichten sowohl zu lesen, als auch abzuschicken, glaube ich. Aber vor allem abzuschicken. Schön. Und das war lange, lange Zeit offen und das ist jetzt endlich geschlossen worden. Ja, da gibt es einen Heise-Artikel dazu. Und da steht dann drin, es ist alles gut, alles ist jetzt sicher, aber es gab auch eine böse Überraschung. Oder ohne Witz, eine böse Überraschung für die Benutzer. Und das ist, von der, also das ist echt so. Also ich habe jetzt keinen Trommelwirbel gerade parat, aber magst du uns die böse Überraschung in der gebotenen Dramatik Feil bieten? Ja, es wird nämlich mit diesem Update einfach sowas kosten. Und zwar ein Abo-Gebühr, weil das läuft dann aus. Mhm. Und, ja, zwar jährliche Abo-Gebühr. Jährliche Abo-Gebühr, oh Gott, ja. Man muss gleich ein Jahr im Voraus bezahlen. Und zwar den vollen Betrag von einem Dollar. 80 Cent. 80 Cent, Euro-Cent. Euro-Cent. Aber es hört sich ja, also es ist, genau. Ja, das ist echt eine böse Überraschung an der Stelle. Fast drei SMS, oder? Kommt drauf an. Das kommt jetzt echt auf deinen Anbieter drauf an und vor allem, ob du Cross-Ländergrenzen irgendwie dann. Ja, also spätestens, wenn es ein MMS ist, dann nicht mehr? Also, ich war auch schockiert. Mhm. Also, wie kann man für eine App, die man noch ein Jahr nutzen möchte, 80 Cent verlangen? Ja. War das nicht so, dass WhatsApp eigentlich ab und zu mal was kostet, wenn sie nicht gerade umsonst sind? Die kostet was. Ja, ja. Also auf iOS hat die schon immer einen Euro gekostet, glaube ich. Ja. Und es gab mal so Sales, wo sie umsonst waren. Genau. Aber so, und der iOS bleibt auch der Kaufpreis der Lifetime-Nutzungsding im Moment. Also da ist es nicht so, aber auf allen anderen Plattformen kostet es Abo-Gebühren. Vielleicht ist es auf anderen Plattformen auch immer komplett umsonst, weil man da eh nicht toll abonnieren kann. Das heißt also, wenn ich jetzt auf dem iPhone bei einem Sale WhatsApp für umsonst gekauft habe, ändert sich für mich gar nichts? Wenn es das so gab, ja. Ich weiß nicht, ob es diese Sales wirklich gab. Ja, ja, doch. Ich glaube, ich habe da nichts für gezahlt, glaube ich. Okay. Hm. Ja, dann werde ich ja gar nicht böse überrascht. Jetzt bin ich ja irgendwie ein bisschen, das ist ja antiklimatisch, dass du nicht böse überrascht wurdest. Ja, ich kann ja bloß sagen, ich sollte Twitter das auch mal machen. 80 Cent im Jahr verlangen. Ja, und uns mit dem ganzen anderen Scheiß mal nicht mehr behelligen. Mhm. WhatsApp.net. Ja, wow. Eben, ich war vorher nämlich gerade total irritiert, weil ich dachte, dass es up.net ist, was du jetzt irgendwie einleitest, obwohl ich die Agenda... Das kostet jetzt 80 Cent. am Tag oder so. Ja, ja. Naja, also das, ich fand halt wirklich die Art und Weise, wie dieser Artikel formuliert ist, das war irgendwie komplett unprofessionell, weil das war heiße Security an der Stelle, dass die jetzt natürlich kein gutes Haar an WhatsApp lassen wollen, weil die natürlich so, wie sie aufgestellt waren, jetzt monatelang diese Lücke hatten und so weiter, verstehe ich vollkommen, aber das war sowas von deplatziert, das so zu formulieren. Ich meine, man kann sagen, die Benutzer wurden überrascht, dass sie jetzt zahlen müssen und so, schon okay, aber in der, also diese Dramatik von einem Medium, von dem man doch ab und zu noch ein bisschen was erwartet, vielleicht sollte man einfach auch nichts mehr erwarten. Ja, ich meine, du hast ja auch nichts gezahlt für heise.de insofern. Für die heise Security. Gut, ich glaube, wir haben das Thema hinreichend beleuchtet. Ihr seid jetzt weniger böse überrascht, hoffentlich, wenn ihr demnächst den vollen Betrag von 80 Euro sind für WhatsApp zahlen. Ja, ihr ja sowieso nicht, ihr oder? Sowieso nicht. Wobei, ist ja mal interessant, wenn ihr Android-Telefone habt und nutzt, dann schreibt doch mal. Du hast doch so ein auf dem Tablet kannst du WhatsApp wahrscheinlich auch nicht benutzen, oder? Nee, es braucht doch immer so eine Handynummer, man muss eine SMS empfangen können. WhatsApp ist ja irgendwie an der Handynummer gekoppelt, weil das ja ihr eigener Identifizierungsmechanismus ist. Und man kann ja nicht mehr auf dem iPad WhatsApp benutzen, obwohl man da eine Multisim vielleicht dann hat mit einer SMS und so. Aber ja. Ich habe mich irgendwie vor einer Woche in WhatsApp eingeloggt, um meinen Account zu löschen. Ja. Eben so, weil ich eben diese Nachricht wieder so und dann hier. Aber auf jeden Fall habe ich da keine SMS empfangen müssen, um diesen Account zu reaktivieren. Weil ich muss ja natürlich zuerst installieren und Account reaktivieren, um den Account zu löschen. Okay. Aber hat mich ein bisschen gewundert, aber wahrscheinlich geht das dann halt einfach so. Ich weiß es nicht so genau. Nun ja. Hier steht jetzt nicht so meine Liste 13 Zoll Retina-Erfahrungen. Ich denke mal, das bist du, Dominik. Ja, nee. Das nicht. Ist nicht der Dominik. Ach, das bist du. Ich habe im Kopf, dass ich nicht gemacht habe. Ihr könnt mich gerne stoppen, wenn ihr wollt. Aber ich habe jetzt Erfahrungen mit dem 13 Zoll Retina bekommen. Freudige Erfahrungen. Das Allerbeste am 13 Zoll Retina ist, dass es nicht so schwer ist wie das 15 Zoll Retina. Es ist natürlich nicht so leicht wie das R, aber ich finde es genau gerade noch richtig, dass man es mitschleppen kann, ohne sich überlegen zu müssen, ist mir das zu schwer. Ansonsten, was ich auch noch total toll dran finde, ist neben dem Gewicht die SSD. Und das Retina ist für mich so Beiwerk. Also ich nehme das gerne mit, aber gut, ich habe halt auch noch viele Programme drauf, die es nicht können. Das heißt, ich sehe es halt dann im Browser und in anderen Sachen dann wieder nicht. Aber es ist ein tolles Gerät. Und das ist genau das, worauf ich gewartet hatte und was ich mir gedacht habe, das werde ich mir kaufen, als das 15er vorgestellt wurde. Weil das 15er, das hat mich gejuckt in den Fingern, aber das wäre falsch gewesen, das zu kaufen, weil das ist jetzt genau das Ding. Okay. Wenn du sagst, Retina ist für dich Beiwerk, hast du schon so eine Software installiert, mit der du die Auflösung umschalten kannst? Nein. Sodass du wirklich die native Auflösung benutzen kannst, so mit kleinen Fenstern? Weil nee, das habe ich schon gar nicht wirklich ausprobiert. Ich habe es jetzt einfach bloß schärfer und ansonsten die gleichen Größen. Retina hat natürlich einen riesen Vorteil, und das ist, wenn man fürs iPhone programmiert oder fürs iPad, dass du halt den Simulator wieder benutzen kannst. Nicht bloß ein Zwölftel des Screens siehst gleichzeitig. Ja, definitiv. Also das ist schon auch gut an der Stelle, beim 15er auch schon. Aber so, wenn du von der Auflösung her nicht Best for Retina nimmst, sondern eins kleiner, bist du, glaube ich, auch noch, fährst du auch noch gut. Vor allem, wenn du eh nicht hundertprozentig Retina bist, dann hast du einfach mehr Platz noch. Also das fand ich an den Geräten eigentlich auch gut, so eine Zwischenauflösung dann zu benutzen. Also nichts gegen das Retina, das ist toll, aber es ist gar nicht so das Hauptding, warum ich mit dem Teil zufrieden bin. Das ist doch deine erste SSD, oder? Nee, das R hatte ja auch schon SSD. Stimmt. Und das macht halt den Riesenunterschied zum normalen. Aber das ist jetzt zum ersten Mal eine SSD, die so halbwegs annähernd groß genug ist. Weil, werfe ich Apple ja immer noch vor, dass bei ihrem ganzen Festplattenkonzept also nicht das Festplattenkonzept, sondern bei ihrem ganzen Datenkonzept, ja diese ganzen User-Daten sich einfach unglaublich anhäufen. Dieses iPhoto-Kram, E-Mails, Musikstücke und so weiter. Und das einfach so einen großen Batzen schon annimmt, das sind sozusagen die unlöschbaren Daten, weil die sind ja irgendwie in Apples Infrastruktur mit eingebunden. Na klar, kannst du sie auf eine andere Platte verschieben und ihr habt ja damals auch so diesen Link-Trick, dass man das dann auf einer das ist mittlerweile alles eingebaut in externen Festplatte hat und so weiter. Ja, mag auch eingebaut sein. Es führt trotzdem eher zu Scherereien, wenn man es benutzt, habe ich das Gefühl. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit soweit. Ja, also für mich ist es halt deswegen immer der Punkt, also am schlimmsten ist ja iPhoto, da kriegst du ja nichts rein und nichts raus. Hm. Für mich ist das halt der Punkt, warum sozusagen das Hauptvolumen zumüllt. Okay. Und ich finde es sehr schwach von Apple, dass sie sich keine Lösung da überlegen. Naja, da gibt es jetzt Fusion Drive. Ja, genau, das stimmt. Das Fusion Drive, da haben wir ja noch nicht so die Erfahrung mit. Außer, dass Dominik's gerade kaputt gegangen ist. Oh. Ja. Ja, gut, aber das war ja, das ist ja so Selfmade Fusion Drive. Ich weiß nicht genau, ob das standardmäßig so ist. Aber mal kurz zur Erläuterung an der Stelle. Also, was ich gemacht hatte bei Mac Pro, habe ich eine alte SSD und eine alte Platte, die ich beide schon nicht mehr so toll aktiv benutzt habe, weil irgendwie waren die fishy. Ja? Mhm. Beide haben schon mal ein bisschen rumgezickt und deshalb habe ich die ja so ganz bedachtlos mal mit einem auf der Art und Weise, wie es Patrick Bescheid gegeben hat, mit Disk Utility zu einem Core Storage zusammengefügt, zu einem logischen Volumen, das dann formatiert mit HFS Plus wiederum sich wie ein Fusion Drive verhalten soll, weil im Endeffekt das wahrscheinlich nichts anderes ist. Das hatte ich bei meinem Mac Pro gemacht, also mit einer Platte, mit zwei Platten, die ich jetzt nicht mehr so brauche, und habe es ein bisschen benutzt und ging auch ganz okay, weiß ich nicht, also so ein bisschen, einfach nur so ein bisschen benutzt. Ich habe es einfach als eine große Müllhalde für Daten, die ich eh nicht wirklich brauche, benutzt, um es auszuprobieren. Und jetzt habe ich heute, weil ich mal wieder aufräumen wollte, erstmal einen VRAM-Reset gemacht, also der ehemalige PRAM-Reset. Diese Geschichte, so die man halt so macht, wenn man denkt, es ist irgendwas kaputt. Mit oder ohne schwarze Katze über dem Kopf? Ohne schwarze Katze über dem Kopf. Und es ist wirklich, es löscht schon Speicherbereiche, die so hier im Persis sich fest was eintragen. Und das macht zumindest. Das macht was, ja. Es macht was, ja. Und alleine die Lautstärke beim Starten wieder auf volle Pulle, was dann das ganze Büro irritiert hat. Und danach habe ich noch einen Shift-Boot gemacht, also diesen Safe-Boot, der halt nochmal dann die Festplatte kontrolliert und nochmal rein. Und dann habe ich noch einen Neustart gemacht und seitdem sind die zwei Volumen nicht mehr da. Also die zwei Volumen, die mit dem zum Core Storage zusammengefügt worden sind, tauchen gar nicht mehr auf, weder im Disk Utility noch im Disk Utility Kommandozeilen Utility noch in der Anzeige, die man über diesen Mac und dann komplettes Systemprofil anzeigen kann. Was ich so ein bisschen seltsam finde, keine Ahnung, aber es kann auch mein Mac Pro sein. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass Fusion Drive unbedingt... Werden Geräte mit Fusion Drive eigentlich schon ausgeliefert? Ja, der Mac Mini, oder? Der Mac Mini wird mit Fusion Drive ausgeliefert, ja. Und ich weiß nicht, ob sie... Ja, ansonsten haben sie eigentlich keine Geräte, die das unterstützen, der iMac dann demnächst. Ja, ja. Der ja angeblich doch schon jetzt ausgeliefert wird und nicht zu spät kommt, wie alle lachend... bemerkt haben. Naja, also wo wir beim Thema zu spät kommen sind, das ist jetzt der 22. November. Ja, aber das ist doch um die Ecke, es passiert doch gleich. Du meinst iTunes? Ja, ich meine eigentlich iTunes. iTunes 11 ist ja auch November, das passt ja. Das war ja auch lange Oktober. So. Dass es dann plötzlich nicht mehr Oktober war. Ich bin ja immer noch voller Angstschweiß eigentlich. Ja, also, weil meine ganze Minion-Setup zu Hause ist inzwischen so hin optimiert auf dieses Drecks iTunes und wenn die da irgendwas verpfuschen, dann muss ich wieder meine Apple TVs bestücken können mit demselben iTunes, mit Content, den ich mir selber zusammensuche und rippe. Schwierig. Dann muss ich wahrscheinlich wieder alles anpassen. Das läuft so rund zu Hause. Tja. Und dann kommt iTunes 11. Und dann stelle ich um auf AirPlay Video, also, Super Puba. Ja, also man stellt sich allein vor, iTunes 11 kann jetzt hat diesen Automatically Add to iTunes Folder nicht mehr. Zum Beispiel. Ja, also dann ist mein ganzer Workflow im Arsch. Ja, du kannst ja mit Apple Scope wahrscheinlich was starten. Das ist jetzt nicht wirklich so. Das ist hypothetisch. Die aber, Panik in den Augen. Aber du kannst, also wenn die wirklich... Ich kenne den gar nicht. Ich, ja, du kennst den Ordner gar nicht? Der Ordner ist super. Also der Ordner ist im Dateisystem in deinem iTunes-Verzeichnis, so wo auch immer du deine Bibliothek hast. Und da kannst du einfach Zeug übers Dateisystem hin kopieren oder moven. Und dann wird es automatisch so importiert, wie es iTunes denn haben sollte. Und wenn du vorher deine Musikstücke oder Videomaterial entsprechend mit Metadaten versorgst, dann ist es ideal. Zack, du machst, also was weiß ich, du nimmst so kurz aus der Mediathek was runterladen, dann den Titel eintragen, ein bisschen Bild reinkleben, dann dahin moven und zack, hast du es auf dem Apple TV so unter neues Zeug. Ist großartig für irgendwie alle möglichen Content. Und wenn das nicht mehr da ist, dann müsste man da schon wieder irgendwie ein Apple-Skript starten, das dann öffne in iTunes sagt und dann braucht es vielleicht einen Dialog. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sie verändert haben. Sie haben kein Preview rausgegeben, sie haben kein gar nichts. Es wird einfach so sein danach. Ja, danach wird iTunes anders und wir werden es alle benutzen müssen oder nicht. Ja, das war schon immer so. Also ich bin mir ja mittlerweile nicht mehr sicher, ob iTunes das schlechteste Programm ist oder ob das nicht iPhoto ist. Ja, da war bei weitem immer noch iTunes. So, ah, ich weiß es nicht. iPhoto ist so gut wie unbrauchbar. Nee, ich finde iTunes ist... Boah. Ich finde iPhoto auch ein bisschen schlimmer, weil es halt diese... Wir machen dir alles unter die Haube und es ist ein großes Datenblob und du darfst auch gar nichts tun. In iTunes habe ich wenigstens die Metadaten noch in den Medien, in den einzelnen, die kann man auch noch irgendwie da wieder rausziehen oder woanders hinpacken, auch ein bisschen verteilen. Bei iPhoto ist es wirklich auch schon, finde ich schon auch schwierig. Ich habe zu Hause so auf meiner größten Festplatte, ähnlich wie du das vorher beschrieben hast, meine iPhoto-Komplett-Bibliothek und jetzt dann zwischendurch mit Fotostream noch teilweise woanders und ab und zu importiere ich da was vom Fotostream rein und irgendwie ist mir das aber alles schon zu viel Daten und ich weiß nicht, wie ich die irgendwie aufteilen soll und überhaupt verwalten und lasse es dann doch wieder bleiben. Ja. Naja, was ich noch abschließend sagen wollte, also mein Fazit wäre jetzt beim Retina, so als Arbeitsgerät, das 13 Zoll Retina finde ich gut und wenn ich jetzt eher so Webkram bloß machen würde, dann würde ich mir ein Air holen. Okay. Also wie ich es früher gemacht habe. Aber das war tatsächlich das Gerät, auf das ich gewartet habe, was gefehlt hat. Weswegen ich mir vorher ein Air geholt habe. Okay. Ja. Nun ja, nun denn. Nun denn, nun denn. Wir sind hier bei einer Kategorie, wo wir anknüpfen an die letzte Woche. Wir erinnern uns kurz zurück, jetzt hier so ein Rückblendeneffekt und alles verschwimmt. Dominik hat erzählt über seine Abenteuer in Sachen programmatische Grafikgenerierung und hat da unter anderem erwähnt, dass er bei Hot Cocoa irgendwie eigentlich fündig geworden ist, aber dass irgendwie alles doof ist. Genau, da bin ich hängen geblieben und ich wollte jetzt noch ein Update dazu geben. Also einerseits hat mich ein Hörer darauf hingewiesen, dass es ja noch Tix gibt, also T-I-K-Z, was wiederum LaTeX benutzt, um irgendwie Zeug zu setzen. Oh ja, das hört sich super an. Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Vielleicht ist es ja auch wirklich gut für Leute, die irgendwie mit LaTeX was machen wollen. LaTeX ist für mich zu viel Brimborium, also da fange ich gar nicht erst an. Aber das ist natürlich auch eine Open-Source-Lösung, mit der man vielleicht irgendwie sowas wie die Spielkarten setzen könnte. Genau. Was ich dann gemacht habe, war, weil war ja ziemlich heiß auf diese Hot Cocoa Graphics Abteilung, weil weil die halt ziemlich schön komplett Quartz exposed hat und komplett wirklich den Cocoa-Stack, den man an der Stelle benutzen kann, um Grafik zu machen. Und das wollte ich ja schon auch. Ich will die Grafik-Engine von Mac OS 10 benutzen, um mein Zeug zu komponieren, sowohl PDF-mäßig als auch Pixelbildmäßig, weil Core Image hat. Ist eigentlich auch gut und ich will unabhängig sein von Photoshop oder Acorn oder anderen Produkten, die man da skripten könnte. Und da war das halt eine gute Lösung. Ruby ist auch eine schöne Sprache, mit der kann man viel machen, mit der kann man viel elegant schreiben. Mac Ruby ist die Frage, ob es dann im nächsten Betriebssystem wieder unterstützt wird. Ich weiß es nicht, ich hoffe, weil die ja schon auch eine eigene Schicht drauf machen. Aber in dem Moment, wo diese Hot Cocoa Graphics Bibliothek, so wie sie ist, funktioniert, musst du im Endeffekt nur das Package von MacRuby installieren, dann Hot Cocoa Gem, das Gem installieren oder aus dem Git zusammenbauen, dann sind zwei Schritte, das ist so die Menge an Vorbereitung, die ich mir zumuten kann. Und ich war dann noch krank nach dem Podcast weiter und habe gedacht, ist was Sinnvolles programmieren, dann lieber nicht. Dann machen wir doch Open Source. Genau, und habe dann versucht, nochmal angeguckt, was denn genau bei Hot Coco nicht funktioniert hat. Und die schöne Aussage war, eigentlich war nur ein Include, hat nur ein Include von einem Framework gefehlt, weil irgendwie seit Mountain Lion Core Graphics selber nicht mehr direkt mit Coco importiert wird. Und da, deshalb haben die Konstanten gefehlt, ansonsten waren alle Konstanten da. Das wusste ich nur nicht, da ich mit Ruby Coco statt mit Mac Ruby gearbeitet habe. Bei Ruby Coco ist wiederum die Konstanten irgendwo gemappt und das ist ganz anders. Und bei Mac Ruby ist alles automatisch gemappt mit nach System. Und da kann man einfach davon ausgehen, dass alles jede Konstante da ist, die auch auf der C-Seite da ist. Und das wusste ich dann, das heißt, ich konnte da einfach nur so ein Framework-Include mit dazu packen und dann ist es schon mal so grundsätzlich gelaufen. Dann gab es halt noch viele Kleinigkeiten, die man so ein bisschen rumschrauben musste, die nicht so funktioniert haben, also auch PDF generieren, da haben ein paar Codepfade nicht mehr so gepasst und die ganze Abstraktion ist auch zwar ganz praktisch, aber jetzt auch noch nicht ideal. Ich habe es aber jetzt auf alle Fälle wieder auf einen Stand gebracht, der funktioniert. Also wenn es sich das jemand angucken will, was ihm vielleicht auch Spaß macht, das liegt auf GitHub unter MacRuby Core Canvas. Ich habe es dann auch umbenannt, weil ich selber ein bisschen einen anderen Anwendungsfall dafür habe und dafür will ich es auch hin optimieren. Ich will eher so eine Layout-Engine machen, also vielleicht auch ein bisschen so ein Konzept wie jetzt bei Core Animation die Layers, um was schön anzuordnen. Das ist da noch so ein bisschen Bare Bones auf Quartz drauf. Und ich habe einfach einen anderen Anwendungsfall. Ja. Das, was die machen wollten, war eher was Dynamisches und eine andere Richtung, auch einfach einen angenehmeren Layer auf Core Quartz. Und ich will eigentlich eine Layout-Engine, die sowohl PDF als auch Bilder raushaut, mit denen ich Grafiken vorbereiten kann für unsere eigenen Projekte. Also, also du hast das jetzt immer ordentlich weggeforkt und machst jetzt was Eigenes. Genau. Und das heißt dann auch, wenn ihr euch das angucken wollt, wahrscheinlich ändere ich die API ziemlich rum. Ich werde Beispiele auf alle Fälle am Laufen halten, wenn ich sowas mache. Einfach auch als Testcase so an der Stelle. Das ist auch was ich gemacht habe. Ich habe noch alle Beispiele, die so im Netz zu dieser Bibliothek waren, zusammengefasst und da rein zum Laufen gebracht zumindest. Und ich habe sie so geändert, dass sie wirklich einfach mal ein Bild rauspfeffern und nicht eine App starten, die man wieder stoppen muss. Also dass sie wirklich so komplett abgelaufenes Skript, die danach Bilder rauslassen, machen. Ich finde es super praktisch. Ich finde schön, dass ich jetzt zumindest einen Weg habe, wieder Quartz zu skripten, weil, wie gesagt, Core Image ist toll und auch die einzelnen Effekte, die man mit Quartz so machen kann, sind eigentlich auch gut. Es fehlt noch vieles, aber das kann man sicher zusammenklauen aus anderen Grafikbibliotheken und das werde ich mit der Zeit wahrscheinlich tun, je mehr ich damit mache. Ich habe es jetzt auch im Einsatz für uns und gefällt mir eigentlich schon ganz gut, was ich bisher so damit machen konnte. Also alleine irgendwie Grafiken zusammenkleben, um sie zu vergleichen und so Debug-Phasen in die Projekte reinzupacken, um Farbprofile zu checken und sowas. Das geht alles ganz gut. Und MacRuby ist, bis auf das, dass es zum Start ein bisschen länger braucht, also das ist ein bisschen nervig, weil es irgendwie die ganzen Frameworks lädt oder so, ich weiß nicht genau, ist es aber dann, wenn es läuft, echt schick und als Sprache auch sehr gefällig. Das ist schön. In dem Zusammenhang nochmal von mir der Verweis, wenn ihr weniger das Code-lastig machen wollt oder irgendwo einbinden wollt, sondern wenn ihr Photoshop-Nutzer seid oder InDesign-Nutzer oder Illustrator, die lassen sich alle auch skripten und zwar mit JavaScript. Es gibt dann ein SDK dazu, wo du halt die einzelnen Funktionen ansprechen kannst. Ich habe da vor Jahren mal mit Photoshop rumprobiert, weil ich da einzelne Pixel malen wollte. Das ging natürlich nicht. Ich konnte nur Bereiche auswählen und die dann füllen und es war arschlangsam. Deswegen habe ich es dann gleich wieder in die Ecke gepfeffert. Aber gerade bei einem Layout-Programm wie InDesign ist sowas halt schon auch Gold wert, weil du eben auch Dokumente erstellen kannst darüber, dass du einen Textfile einlädst zum Beispiel. Also ich stelle mir gerade vor, ich mache ein neues Wortspiel und habe da 300 Karten mit verschiedenen Wörtern, dann lohnt sich das schon, sich da hinzusetzen und ein kleines Skript zu schreiben. Es gibt viele Beispiele, die schon dabei sind, auf denen man eigentlich ganz gut rumprogrammieren kann, ohne die komplette Doku lesen zu müssen. Was man auch ganz relativ schnell versteht. Ich glaube, es gibt sogar einen JavaScript-Editor mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, wo du dann auch direkt die Sachen laufen lassen kannst im Programm. Also ich kann es auch nur empfehlen, so Sachen, die ähnlich sein aussehen sollen zu Skripten, also entweder mit einer App oder auch mit so einer Library, weil wenn man dann doch eine kleine Änderung machen will, dann für alle Karten, wenn sowas angeht, das ist die Hölle. Alles andere finde ich ziemlich inakzeptabel an der Stelle. Also bei mir waren es jetzt nur 55 Karten, die ich machen sollte, aber oder wollte, aber selbst da, wenn ich wirklich jetzt so, okay, jetzt stimmt das Layout da nicht ganz, jetzt muss ich nochmal überall hin und irgendwas machen, echt schlimm, mit Skripten geht das besser. Ja, das große Problem ist halt, dass im Grafikbereich meistens so die Funktionen sehr stark getrennt sind zwischen dem Designer und dem Programmierer und deswegen ja, da halt wenig gemacht wird, weil es wenig Leute gibt, die beides machen können überhaupt. Und wenn du dann in einer normalen Agentur sitzt und dann den Designer hast, dann lässt du den halt lieber noch 2 Stunden länger arbeiten, um die Sachen von Hand zu setzen, als dann diese Kommunikation auf dich zu nehmen zwischen dem Programmierer und dem Designer, die überhaupt nicht miteinander sprechen können, weil sie keine Ahnung davon haben, was sie wollen. Naja, aber ist eine schöne Möglichkeit, die hatte ich zwischendurch, wie gesagt, auch vergessen. Deswegen wollte ich es nochmal erwähnen. Schön, schön. Was wir auch schon fast vergessen hatten, ist Curiosity. Nachdem das irgendwie ewig nicht funktioniert hat und wir erinnern uns zurück, Curiosity war dieses komische Experiment von Peter Molyneux, der vor allem dadurch bekannt ist, dass er vor ewigen Zeiten mal gute Spiele gemacht hat, nämlich Populous zum Beispiel. Und jetzt, nachdem sie es jetzt geschafft haben, dass Curiosity dann doch mal so halbwegs läuft, läuft da jetzt Werbung für sein nächstes Projekt auf diesem Würfel. Unser nächstes Projekt, wer hätte es gedacht, ist ein Rewrite, eine neue Adaption von Populous. Ja, wieder mal so ein Gottspiel. Ja. Sie haben sich den geistreichsten Namen der Welt ausgedacht für dieses Gottspiel, nämlich Gottus. Gottus. Und sie machen einen Kickstarter. Sie machen Kickstarter, sie wollen Geld für Gottus. Und ja, an sich, ich wünsche mir ja immer wieder, dass das Gutes rauskommt bei dem Herrn, aber das ist schon viel Geschwurbel geworden. Mir ist es so ein bisschen... Also ich habe mir dieses Video angeguckt und habe mir echt gedacht, so geht's, also das, also diese Folie zum Schluss. Ja, also, das ist so der rein Curiosity, Learning, Reimagining, Godus, Reinventing the Gaming Experience. Ja, ever. Also es ist halt echt so eine Underwear-Gnomes-Folie. So irgendwie, wir sammeln Unterwäsche, Schritt 2 ist unklar, Schritt 3 Profit. Also dieses Video kann man sich mal angucken. Ich habe lange nicht mehr so viel Bullshit auf 4 Minuten zusammengepresst gesehen. Aber der Kickstarter läuft gut und ich denke, der wird auch innerhalb kürzester Zeit dann erfolgreich sein und dann kann man mal abwarten, was da draus wird. 9 Monate wollen sie brauchen dafür. Okay. Also diese kleinen Bildchen mit den Landschaften, die fand ich eigentlich, da könnte ich mir was Schönes vorstellen. Also der Stil hat mir auch irgendwie gefallen, aber ob der schon irgendwas damit zu tun hat, was dann im Endeffekt rauskommt, aber hat man keine Ahnung, wird einem auch nicht wirklich so gesagt, oder? Ja, es ist halt irgendwie auch so, es ist auch seltsam, weil sie sagen halt irgendwie so hier, ich mache das jetzt mit 22 Cans, die ja irgendwie auch per Foto abgebildet sind. Das sind alles so mit 20er, so gefühlt. Drunter steht dann, wir als Team haben schon an folgenden Titeln mitgearbeitet. Und da sind halt dann unter anderem halt irgendwie so uralte Titel dabei, die vor 15 Jahren rauskamen, wo die meisten von den Menschen auf dem Foto halt gerade mal 10 Jahre alt waren. So, Ja, es sind halt schon 1-2 Leute auch in dem Interview, die schon von damals auch sind. Ja, aber Peter und der andere, der damals bei Populous dabei war. Der andere auch noch. Ja. Aber wo ich ein bisschen Befürchtungen habe, als ich dann zu den Goodies runtergescrollt habe, was man da so alles als Bonus kriegt, wenn man kickstartet, wie hässlich das Grafikdesign war. Oh ja. Und Curiosity ist ja auch unglaublich hässlich gemacht. Das stimmt. Also da habe ich ein bisschen Angst. Meine alte Acorn-Angst sagt da, das ist aus Großbritannien. Weil Acorn war super, aber irgendwie hatten die Briten da nicht so das mit dem Geschmack. Ja, apropos Acorn, da kann man kurz, du hast jetzt Raspberry Pis bestellt, um darauf Arisco S zu installieren. Yes, yes. Ich habe, also Raspberry Pi, ich weiß nicht, ob ihr das Projekt kennt, ist ein kleiner ARM-Chipsatz, komplett mit Netzwerk und USB und ich boote von SD-Karte und nehme meinen Strom von einem Standard Micro-USB oder Mini-USB, Micro ist es, glaube ich, und bin so groß wie eine Scheckkarte. Und da kam mir zu Ohren, dass da Arisco S drauf läuft. Und zwar so wirklich so ein Port, den man sich runterladen kann. Und ich habe mir schon lange mit den Gedanken gespielt, mal so eine A4-Box zu kaufen. Die ist aber noch irgendwie von vor 10 Jahren, wurde in der Auflage von 20 Stück oder nee, ein bisschen größer natürlich produziert. Und deswegen kostet so ein Ding ein Tausender oder mehr. Und so ein Raspberry Pi kostet halt 25 Pfund, ja, der B. Der ist nämlich auch besser als der A, also der A ist noch ein bisschen günstiger, hat aber kein Netzwerk, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und da läuft das Ganze dann drauf. Ich bin gespannt. Also die Dinger sind da. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme, das irgendwie mal in den Start zu bringen. Ich muss jetzt SD-Karten kaufen, das dann da drauf, das System da draufhauen, aber an sich sollte das alles funktionieren. Ja. Und so wie ich gesehen habe, ist Arisco S immer noch so geschmacksbefreit wie früher, aber es ist trotzdem ein cooles System. Aber dann auch per HDMI auf dem Beamer, so hier. Beamer. Ja, und mit USB-Maus. Aber es braucht einen 3-Button-Maus, ja. Das muss ich noch alles irgendwie organisieren. Mhm. Wenn nicht, also der Raspberry Pi ist halt selber ein cooles, kleines Rechner-Ding, also für einen File-Server oder für einen Medienserver. Aber hast du auch diese Diablo-Maus mit 28.000 Tasten, oder? Ja, die habe ich auch. Ja, eben. Das ist ja. Ja, man muss aber entspannt auf die mittlere Maustaste drücken können bei Arisco S, weil da kommt das Menü. Und inzwischen ist es überall ein Drehrad, das ist so ein bisschen nervig. Ja, wie bei Maya früher. Vielleicht immer noch, weiß gar nicht, ich habe schon lange nicht mit Maya bedient. Maya. Biene Maya. Genau, an dieser Stelle möchte ich kurz berichten von meinem Kampf gegen die Chaptermarks-Windmühlen. Es gibt ja diese Podcasts-App von Apple. Und leider gibt es wirklich Menschen, die benutzen. So, soweit so schlimm. Nun dachte sich also Martin, wir müssen diese Situation irgendwie, wenn wir sie schon nicht verändern können, wenigstens wieder so hinbiegen, dass es einigermaßen okay ist. Sprich, dass die Kapitelmarken von uns da auch funktionieren. So, weil man muss wissen, diese Podcast-App von Apple zeigt genau die Kapitelmarken an, die das aktuellste GarageBand erzeugt, sonst keine. Nun habe ich mich also in Verbindung gesetzt mit dem netten Herrn, der Hindenburg programmiert. Das ist nach wie vor einer, das finde ich lustig und gut. Und der hat dann so ein bisschen reverse engineert und hat tatsächlich was gefunden, woran es liegen kann und mehrere Sachen sogar. Und hat dann so eine Version für mich gebaut, die halt irgendwie das anders macht und hat irgendwie das MPEG-4 so ein bisschen anders rausschreibt, die Tracks anders anordnet und Gedöns. Jetzt hat es allerdings das Problem, dass es zwar jetzt mit der Podcast-App funktioniert, aber dafür nicht mehr auf iPod Nanos. Hast du das nochmal woanders verifiziert? Oder ist ja, ich habe per E-Mail noch einen zweiten, also schönen Gruß an die Frau Wagner, die der erste Support-Fall dahingehend war. Und ich habe per E-Mail auch noch einen zweiten bekommen. Es ist jetzt so, dass also die Beta halt von Hindenburg gerade Files erzeugt, die auf iPod Nano 5. Generation zumindest nicht abspielbar sind. Mhm. Wir arbeiten weiter daran. Diese Folge wird es wahrscheinlich dann erstmal wieder mit Kapitelmarken ohne die Podcasts-App von Apple geben. Aber wir bleiben dran. Vielleicht kriegen wir irgendwie so einen Subset hin von reverse-engineerter Blödsinn, der irgendwie überall läuft. Aber es gestaltet sich nicht einfach. Eieieiei. Naja, ich bin froh, dass ich da nicht direkt dran bin. Ich kann keine Folgen mehr runterladen über die Podcast-App. Das ist gut. Ja, weil ich es im Chat gerade sehe, danke an Uli Kusterer, weil der hat den Arisco S läuft auf Raspberry Tweet abgesendet, der mich im Endeffekt dazu geführt, dass ich die Dinger bestelle. Und wieder funktionieren das Arisco S auch mit HDMI-Out und so und Netzwerk. Oh, ich bin gespannt. Gespannt sind wir auch, was Marcel in Wien erlebt hat. Ja, es gibt gar nicht so viel zu erzählen, aber ich war ja natürlich mal wieder weg, deswegen war ich ja natürlich auch nicht mehr hier, um zu podcasten. Mach Dinge. Und zwar in Wien dieses Mal. Schöne Stadt, kann ich nur empfehlen. Ja. Nachdem mir Tim so die Sachertorte den Mund wässrig gemacht hat nach der Sachertorte in seinem im NSFW, haben wir gleich mal eine geholt und waren unglaublich enttäuscht. NSFW lügt. Weil das war nur ein trockenes Ding mit so einer Schokoladenschicht, die ganz lecker war, aber na gut, über den Geschmack muss man nicht streiten. Ja genau, ich war auf dem Spielefest in Wien. Das ist die größte Spieleveranstaltung, also Brettspielveranstaltung Österreichs, findet immer so im Herbst statt und ja, habe meinen Preis abgeholt, das Spiel der Spiele für Santa Cruz, was ich dieses Jahr gewonnen habe. Glückwunsch nochmal. Und durfte auch da der Preisverleihung beiwohnen, wo es unglaublich leckeres Essen gab. Immerhin. Und es war unglaublich, wie viele Journalisten dann auch da waren. Also die Wiener kriegen es wirklich auf die Reihe, ein bisschen Wind zu machen, was Brettspiele angeht. Genau, und dann gibt es eben 3 Tage lang Spielen im Austria Center, glaube ich, heißt das Ding. Das hört sich so an, wie was es in Wien geben könnte. Ja, ist aber ganz lustig, es ist direkt gegenüber von dem UNO-Gebäude, wo sie so einen riesen Zaun. Eine riesen UNO-Karte? Wo sie so einen riesen Zaun drum dann gebaut haben. Einmal aussetzen. Man da nicht einfach irgendwie. Also es gibt ein Austria Center in Wien, das ist Kongresszentrum. Ja, wird es wohl sein, genau. Und die Verlage sind da und man kann halt ganz viel spielen und es gibt eine riesige Halle, wo einfach nur Spiele ausprobiert werden können. Ist jetzt natürlich doof, dass ich das jetzt hinterher erzähle, aber wenn ihr nächstes Jahr in Wien seid, nächstes Jahr ist ein bisschen früher, ja genau, das ist es, die Architektur ist unglaublich in Wien. Das ist echt unglaublich, das muss man sich mal angucken. Ja. Schaut doch da mal vorbei, weil das ist sicherlich ganz spannend. Das Austria Center ist immer einen Besuch wert. Genau, und was natürlich auch immer einen Besuch wert ist, nein, also was wirklich immer einen Besuch wert ist, ist das Museumsquartier. Wo ja auch Kunst, nicht nur alte Kunst, sondern auch so die Schnittstelle zwischen Internet, Medien und so und Kunst immer ausgestellt wird in so einem Gang. Und da lief momentan, was ich leider zeitlich nicht geschafft habe, die Ausstellung Nackte Männer. Aha. Was ganz interessant ist, nämlich mal so sich einfach so die Kunst angeguckt der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, weiß ich gar nicht ab wann das geht, und da die Darstellung von nackten Männern rausgegriffen, weil das ist ja sozusagen ein Sujet, was es gar nicht gibt, was immer totgeschwiegen wird in der Kunst, weil du hast ja eigentlich immer, wenn du irgendwelche Aktsachen hast, nackte Frauen. Jetzt hatte ich vor der Sendung eigentlich versprochen, dass es nicht um Penis geht, aber ja. Ich habe jetzt auch nicht über Penisse gesprochen. Ja, ja, aber so. Sondern nur über nackte Männer. Da gibt es zum Beispiel ein Bild, was sehr lustig ist, ist so eine antike Statue, die so ein Schießer Feinripp Muscle-Shirt anhat und unten halt frei. Das sieht total lustig aus. Ja, genau. Also vielleicht hilft diese Ausstellung ja auch, da mal den Umgang ein bisschen zu entkrampfen. Verstehe. Jo. Zu entkrampfen. Entkrampfen, ist das ein Wort? Ja, entkrampfen ist. Jetzt schnell eine Überleitung ausdenken. Ja, nee, verkrampft wird gerade wo sitzen die? Vancouver, glaube ich, auf Monitore gestarrt. Ich habe letzte Woche beim Rausschmeißer schon das nochmal anklingen lassen, dass der Desert Bus wieder unterwegs ist. Die sind jetzt gerade irgendwie seit Samstag fahren die jetzt Desert Bus. Ist jetzt schon wieder ein Jahr rum, seit du schon das erzählt hast? Erzählt habe. Ja, also für die, die sich jetzt nicht erinnern können, Desert Bus, eine Comedy-Truppe aus Kanada, die jedes Jahr für einen guten Zweck ein schreckliches Videospiel spielt, solange bis keiner mehr Geld spendet. Und der gute Zweck ist, Kinder in Krankenhäusern mit Videospielen und Konsolen zu versorgen. Und die fahren jetzt seit 100 Stunden knapp, fahren die da diesen Desert Bus immer von Tucson nach Las Vegas und zurück in Echtzeit. Es passiert nichts, außer dass der Bus unregelmäßig nach rechts zieht und man deswegen irgendwie die ganze Zeit davor sitzen muss und korrigieren, damit der Bus auf der Straße bleibt. Genau. Und nebenher, weil das jetzt nicht so wahnsinnig spannend wäre, wenn sie wirklich nur Bus fahren würden, machen sie irgendwie Auktionen und irgendwie Unsinn und tanzen Gangnam Style und alles Mögliche, was halt gerade so an Memen aus dem Internet rausfällt. Ist sehr unterhaltsam und man kann sich jetzt so die letzten paar Meter live angucken. Die senden 24/7, wahrscheinlich noch bis in die nächste Woche hinein. Kannst du dann mal ganz kurz dem aufklärerischen Charakter dieses Podcasts auch Rechnung tragen und mir erzählen, was Gangnam Style ist? Gangnam Style ist ein Lied aus Korea von einem Künstler namens Psy, PSY. Und hat von dort aus mit Unterstützung des Internets und YouTubes die Welt erobert. Und das Video ist eine humoristische Persiflage des koreanischen Traums, so in diesem Gangnam zu leben, was irgendwie ein Bezirk von Seoul ist, in dem halt besonders die besonders reichen und besonders schickimicki Menschen leben. Und das ist so ein bisschen der Persiflage darauf. Und hat also so ein bisschen sogar einen gesellschaftskritischen Hintergrund. Aber an sich ist dieses Lied halt total absurd und der Tanz dazu auch. Und deswegen hat es so einen Siegeszug angetreten. Ja. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Dress classy, dance cheesy. Ja, das ist ja auch immer wichtig, wenn man diese Podcasts in 10 Jahren hört. Ja. An der Stelle kannst du vielleicht kurz was zu Lost Winds 2 erzählen, damit ich nicht die ganze Zeit am Labern bin. Ja, genau. Also Lost Winds 2. Also letztens hat mein Bruder mir überhaupt erstmal Lost Winds gezeigt und hat sehr positiv drüber gesprochen. Anscheinend gibt es jetzt Lost Winds 2, das habt ihr mir gesagt. Und das war zumindest gestern noch kostenlos. Keine Ahnung, ob das. Die wechselt euch immer donnerstags, glaube ich, so die App. Die App der Woche. Die App der Woche. Ja, genau. Also Thomas gab es, ich weiß nicht, wie viel es jetzt kostet. Im Zweifel zu viel. Wir haben das noch gar nicht erwähnt, dieses Lost Winds, oder? Hier. Doch, auf der Wii sogar mal vor ewigen Zeiten. Also vor ewigen Zeiten. Bei Bits und so sogar noch damals, oder? Bestimmt. Ja, dann hört es einfach nach. Also ich such mal alle. Jetzt gerade im Moment ist es noch umsonst. So. Genau, ist ein Plattformer mit Gesten. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Du kannst halt deine Figur. Du bist der Wind. Ja, du kannst Wind machen und damit deine Figur durch die Gegend blasen oder irgendwelche Gegenstände und so. Mir hat es Spaß gemacht. Ist auch eine sehr putzige Grafik. Was mich wahnsinnig macht, sind die Speicherpunkte. iPhone-Game mit Speicherpunkten, na. Vor allem, wenn die Speicherpunkte so gesetzt sind, dass die 10-Minuten-Dialoge zwischen den Figuren dann wiederkommen und Introduction-Sachen und die, wie spiele ich das Spiel? Oh Gott. Weißt du, ich sterbe an der einen Stelle und dann wird mir nochmal erklärt, wie ich jetzt ein Feuer. Ja, aber du hast es ja offensichtlich nicht verstanden, sonst wärst du ja nicht gestorben. Genau. Ansonsten, ja, die Story ist meines Erachtens mal wieder so eine sinnentleerte Zelda. Sache. Sinnentleerte Zelda-Sache. Ja, du musst halt irgendwo hingehen, weil irgendein Prinzessin bla, irgendwas bla. MacGuffin. Ja, MacGuffin. Plot Device. Aber irgendwie hat mir bei Hitchcock der MacGuffin immer besser gefallen. Tja. Weiß gar nicht warum. Also müssen diese Videospiele noch üben mit dem MacGuffin. Das ist manchmal zu offensichtlich. Ja. Es ist schon ganz nett, also die Charaktere sind auch so ganz putzig gemacht, aber es ist, also du hast jetzt mit dem zweiten Teil angefangen, genau. Auch, oder? Im ersten kriegst du noch ein bisschen, weiß nicht, direkteren Einblick, der zweite baut dir da wirklich drauf auf. Mir war die Story halt einfach auch too much, also man muss halt diesen ganzen Text lesen und so viel. Ja, aber diese Storys sind halt immer so banal. Erstens 1000 Mal gehört die gleiche Story mit winzigen Änderungen, dann brauche ich sie nicht nochmal erzählt bekommen. Wenn die so im Nachhinein nebenbei läuft, ist das schön. Das finde ich sowieso schöner, wenn das Spiel selber die Story erzählt und die mir dann nicht so. Ich habe jetzt ich spiel, dann sammle ich einen Gegenstand auf und muss 5 Minuten Story lesen. Das nervt. Ich will eher, dass die Story so beiläufig miterzählt wird. Aber ansonsten, mir hat schon Spaß gemacht. Da kann ich nichts sagen. Bloß jedes Mal halt, wenn ich in eine andere App wechsle schon, geht er zurück zum Speicherpunkt. Ja. Also er behält einfach seinen Status nie. Und das ist einfach so, wenn ich am iPhone sitze, dann bleibe ich nicht die ganze Zeit in der gleichen App. Ja, schade, dass es das noch gibt, diese also ich will Häppchen spielen können. Diese Konvertierungen, die so überhaupt keinen Wert drauf legen, dass du an der Stelle halt zumindest raus und reinkommst. Also man sieht es ja immer wieder mal, dass die Apps das am Anfang machen. Aber bei Lost Winds ist ja schon der zweite Teil, also die hätten da schon vom ersten lernen können an der Stelle. Weil ganz abgesehen davon, wenn ich wieder in die App reinkomme, kommt erstmal der Startbildschirm und der. Es hat das alte Konsolenfork. Also, ja, das macht Spiele so. Dass man das anders handhaben kann, checken die nicht. Aber ich glaube, das war sogar bei Horn so und Horn ist doch direkt entwickelt worden fürs iPhone, oder? Ja, aber auch von den alten Konsolenleuten. Also das ist so, da es ist halt für mich schon immer der Unterschied, ob du die Plattform gut kennst oder nicht. Und wenn du die Plattform kennst, weißt du, dass du da schnell rein und raus können musst. Wenn du von Spielseite her kommst, ist dir das ziemlich wurscht. Also jede Konsole hat bei dem Spiel immer ein langes Startscreen, auch die Videos, die am Anfang, es gibt auch Spiele, bei denen bei jedem Start ein Video kommt. Jedem fucking Start kommt erstmal ein Video, das man irgendwie abbrechen muss. Und ja, bei den Konsolenspielen nicht so schlimm, weil du schaltest die Konsole ein, du wartest, bis er irgendwie da ist, dann drückst du rum und dann startest du das Spiel und dann spielst du lange. Und das ist halt bei den Dingern eigentlich nicht so. Und das haben die halt leider nicht gelernt. Was mir gerade eingefallen ist, wo wir über iPhone-Spiele reden, die von der Konsole kommen ursprünglich. Der Nils hat mir letztens erzählt, dass es Bastion jetzt auch Universal gibt. Mhm. Das gab es ja schon eine Zeit lang für iPad. Mittlerweile kann man es auch auf dem iPhone spielen. Ich habe das jetzt noch nicht getan, weil es mir gerade wieder siebenteils eingefallen ist, dass ich das mal tun wollte. Aber das klingt ja auch ganz interessant, das mal auf dem iPhone zu spielen. Ja, der Herr Olmer hat auch gemeint, dass das ganz gut konvertiert worden ist, dass es auf dem iPhone auch Spaß macht. Das ist schön. Mhm. Was mir dazu noch einfällt, ist, was mir viel Spaß gemacht hat am Anfang vom iPad, war Mirror's Edge. Mhm. Und EA hat jetzt wieder mal so den Weg, verkaufen alles für 1 Euro Sale jetzt schon für vor Weihnachten. Also das beginnt so, ja, jetzt schon irgendwie. Ja, oh Gott. Und ich habe gemerkt, dass ich alle Spiele, die ich von EA schon gekauft habe, jetzt irgendwie nochmal kaufen muss. Also Mirror's Edge ist nicht mehr dieselbe SKU in irgendeiner Form, warum auch immer. Müsste ich jetzt nochmal kaufen. Und ich habe die definitiv auf diesem Account gekauft. Und finde ich so ein bisschen seltsam. Und ähnlich geht es mir mit 1, 2 anderen Spielen. Das ist ja abgefahren. Das muss ich jetzt gleich mal... Ob das bei dir auch so ist? Journalistische Feindsache oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ein paar von den Titeln schon mal gekauft habe. Also bei Mirror's Edge bin ich mir zum Beispiel auch sicher, dass ich schon mal gekauft habe und ich kann das auch installen hier. Okay, bei Dead Space bin ich mir zum Beispiel auch sicher, dass ich mir gekauft habe. Das muss ich kaufen. Für 1 Euro. Es gibt ein paar, die habe ich auf meinen US-Account gekauft, das stimmt. Aber vielleicht haben sie auch internationale Versionen jetzt gemacht im deutschen Store. Das kann natürlich sein, dass im deutschen Store jetzt angepasste Versionen sind und die nicht alle nicht dasselbe Binary überall machen. Und das deswegen jetzt auffällt, also ich weiß es nicht. Hier im US-Store kann ich Dead Space auch einfach installieren. Also das ist wohl irgendwas, was sich auf den deutschen Store dann beschränkt, wenn sich es dann wirklich nicht nur auf dich beschränkt. Ja, das wäre nochmal interessant. Also bei Mirror's Edge könnte es wirklich sein, dass ich es noch mit dem Ami-Account gekauft habe, damals bei Dead Space nicht. Dead Space habe ich definitiv mit dem deutschen Account gekauft und hätte ich jetzt wieder kaufen müssen. Tja. Für 1 Euro wohlgemerkt, aber trotzdem, ich fand es so ein bisschen, irgendwas war da schräg. Irgendwas war da schräg. Ja, ich kann an dieser Stelle noch 2 iPhone-Apps anschließend empfehlen. Das erste ist wirklich lächerlich klein, aber dafür ganz fein. Die App heißt Bean. Mhm. Wenn du die App startest, siehst du so 9 farbige Felder, auf denen überall so ein kleiner Null ist. Und dann kannst du diese Felder benutzen, um Dinge zu zählen. Also ja. du kannst die Felder auch beschriften und sagen so, hier zähle ich die Menschen mit Hut und da zähle ich die Menschen mit Schal. Und dann kannst du hier so diese Menschen mit Schal und Hut zählen. So und dann, genau, also so wenn du irgendwie bei Eingangskontrolle oder so Klicker, kannst du irgendwie so zählen. Du kannst dann auch so ein bisschen reinzoomen und dann quasi nur 4 Felder haben. So. Oder du kannst noch weiter reinzoomen und nur 1 Feld haben, wenn du wirklich nur so eine Sache zählen willst. Aber so finde ich so als Idee ganz gut und macht halt auch so diesen Minimalismus ganz super, von wegen ist eine App, die genau diese eine Sache macht und dafür gut. Bean Accounting App. Genau. Ja. Für eine Mac. Für eine Mac. Also kann man zählen. 90 Cent jetzt. Ja. Euro. Fand ich so als Idee ganz hübsch, kann man customizen, wie man will und wenn man irgendwie Dinge zählen will, so Menschen mit Hut zum Beispiel, dann ja. Menschen mit Hut. Was zählst du denn dann so geheim? Irgendwie bist du. Menschen mit Hut. Das letzte Mal, als ich so Zählaktionen mitbekommen habe, das war als Ministrant in der Kirche. Hä? Da musst du immer so am Eingang stehen und dann die Leute zählen, die reinkommen, weil die irgendwie echt? Immer so. Wir standen immer noch am Ausgang mit Zingolum und haben Geld erpresst. Ja, das natürlich auch noch, aber so dieses Zelt, das war da so ein mechanisches Zeltteil, okay, das man da so in der Hand hatte. Das in welchem Dom gemacht. Hast du denn da ministriert, dass er irgendwie dann... Man kann halt auch nicht bis 10 zählen, wenn man... Klar, also man braucht schon so ein Gerät, um so zu zählen, finde ich. Das geht nicht besser. Okay. Nun ja, nun ja. Und dann habe ich noch eine App zu empfehlen, die wirklich gut geworden ist, nämlich die Auphonic-App. Der eine oder andere wird schon mal, oder die eine oder andere wird schon mal von Auphonic gehört haben. Da machen wir unsere Podcasts mit laut. Da lädt man Audio hin und dann machen die Magie und danach ist das irgendwie schön laut und gleichmäßig laut. Und die haben jetzt eine App rausgebracht für iPhone. Ich denke auch für Android, aber das weiß ich jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall für iPhone gibt es das auf jeden Fall jetzt. Und was man hier machen kann, ist, man kann eine Audioaufnahme machen. Auf dem iPhone? Direkt. Auf dem iPhone direkt, weil hat ja ein relativ gutes Mikro, hört sich auch gut an, so wenn man das macht. Und dann kann man die einfach zu Auphonic hochladen. Irgendwie auch schon mal Metadaten, kannst Chapter Marks, während du aufnimmst, schon machen auf, mit der App. Kannst das alles hochladen zu Auphonic und sagen, hier, mach mir mal jetzt ein MP4 draus, irgendwie mit High Efficiency AAC und Chapter Marks und Gedönse. Und dann machen die das. Und dann hast du eins. Das ist schön. Das ist voll super. Aber das halt irgendwie, wenn du, ist nur für iPhone-Aufnahmen. Nee, du hast halt auch Zugriff auf deine anderen Produktionen, die du so über den Mac hochgeladen hast zum Beispiel. Kannst dann gucken, ob es schon fertig ist und irgendwie nochmal neu anstoßen und Gedönse und kannst irgendwie deine Ziele einstellen, wo du denn die Dateien hochladen willst, wenn sie fertig sind, ob du es in die Dropbox laden willst, ob du SFTP irgendwo hinladen willst. Also ist schon alles, es bildet sehr gut so diese gesamte API ab, die mittlerweile Auphonic zur Verfügung stellt. Und ist so eine schöne iPhone-App geworden, so insgesamt. Also ich war ganz begeistert. Cool. Hat Auphonic jetzt schon Preise und Geschäftsmodell oder kommt das erst noch? Sie wollen da, also in der Hauptsache halt auf die hochvolumigen Kunden, glaube ich, gehen, was so Preise angeht. Also irgendwie so eine Uni darf dann irgendwie zahlen für Auphonic oder irgendwie, wenn du also so einen größeren Medienpark hast. Ich glaube nicht, dass sie haben, soweit ich weiß, nicht vor, irgendwie den kleinen Podcast. Du hast jetzt Medienpark gesagt, oder? Ich habe so... Whatever, was, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay. So Menschen mit vielen Medien, die sie irgendwie gerne alle laut gemacht hätten. Also meinetwegen ein Radiosender. Oder konvertiert auch, oder? Ist ja nicht oder konvertiert, machen. Genau. Die dürfen dann im Zweifel zahlen, aber ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen... Man kann auf jeden Fall spenden, so per okay. PayPal und per Flatter. Das ist ja auch schön. Mhm. So zum... Ja? Ich hätte noch auch zwischendurch eins, was mir eingefallen ist, was mir der Tobi gestern gesagt hat, was oder vielleicht sogar heute, was für... Münchner interessant ist. Es gibt nämlich neben der MVG-App ja auch die MVV-App und da gibt es eine MVV-App, die heißt MVV Companion oder Compagnon wahrscheinlich, aber halt so okay. Genauso geschrieben. Und die ist an sich jetzt nicht so dolle, weil sie jetzt auch nicht noch nicht lang gemacht worden ist und so und auch teilweise schreckliche UI hat. Aber das Hauptfeature, das wirklich für das cool ist, ist so Abfahrten, der Knopf. Und der Abfahrten-Knopf sagt dir nach Distanz sortiert alle nächsten Abfahrttermine um dich rum gerade so und was es großartig ist. Also übersortiert nach jetzt, hier, wenn man bei uns in der Gegend ist, dann Sendlinger Tor, Hauptbahnhof, Stachus und auch die Tramhaltestellen, alles was so hier im Umkreis ist, die nächsten Abfahrten. Einfach okay. Nur so. Das heißt, du wirst jetzt losgehen und gucken, wann erwische ich was und dann kannst du das finden. Und das finde ich dann super. Das ist praktisch. Deswegen wäre das eine Empfehlung dafür. Kostet auch nichts, glaube ich. Und ja. Also diese verbessert die. Die Fahrinfo ist die MVV-App, oder? Die Fahrinfo ist die MVG-App. Die MVV-App ist grün und heißt MVV Compagnon. Ah, okay. Weil also die MVG-App, also die Fahrinfo-App, die ist ja geupdatet worden vor kurzem. Ja, also die grüne habe ich nicht, ich habe die blaue. Also die blaue habe ich mit auch, München ja? im Icon. Die, haben wir auch schon mal die ist ja geupdatet worden und sieht jetzt irgendwie cool aus. Ja. So, und man macht nicht mehr aus Versehen ständig so die Rides irgendwie zu, weil das kleine Kreuzchen direkt unter dem anderen kleinen Kreuzchen ist, rechts oben, wie das bei den anderen Fahrinfo-Apps alles so ist. Ich würde mir wünschen, dass die für Berlin auch endlich mal geupdatet wird auf diesen neuen Style, weil der ist schon wesentlich besser. Aha. Also der Style ist jetzt irgendwie nicht so dolle, aber es ist auf alle Fälle so, ich bin jetzt irgendwo und dann drücke ich da auf Abfahrten und dann habe ich einfach so die nächsten Abfahrten in die Richtungen, die mich interessieren und dann finde ich die schnell. Ja. Das ist nicht schlecht. Nur ja. Ja, ich wollte ganz kurz noch zum Ende so aus der Retro-Kategorie. Retro? Ja. Für Retro bin ich ja immer zu haben. Was heißt Retro? Ich nenne sie mal auf dem iPhone gefunden. Aha. Was ich in letzter Zeit öfter mal mache, ist einfach so Apps aufmachen, die noch auf meinem iPhone rumliegen. Das sollte ich auch mal tun. Was manchmal eine nette Überraschung ist. Und da habe ich die Fish-App gefunden. Fish? Ich weiß nicht, wie sie wirklich hieß. Fish. Könnt ihr euch noch erinnern, diesen Text über Liken und Loven, also der Unterschied zwischen Like and Love, wenn man etwas im Internet mag oder es liebt. Und das Fazit dieser App war ja ironischerweise, da wo man zurückkehrt, was man irgendwie nochmal besucht, das liebt man. So viel zu diesem Thema. Und nach langer Zeit kehrte ich zurück zur Fisch-App, fand ich sehr süß. Und dann Machinarium auf dem iPad ist mal wieder zufällig aufgegangen. Und ich wollte es ja mögen und mochte es nicht. Und jetzt haben wir uns zusammengerauft irgendwie. Die Flaws, die drin sind mit der Steuerung, mal alle Augen zugedrückt und ganz viel die Hilfe benutzt. Und ja, es ist doch ganz süß und ich werde es jetzt wahrscheinlich zu Ende spielen. Mal sehen. Mal sehen. Lohnt sich, finde ich, aber es ist halt ein bisschen nach wie vor, es bleibt hakelig. Ich fand es wahnsinnig schwer reinzukommen und es ist oft hakelig. Aber es ist putzig. Hakelig, ja. Es ist putzig, aber man trifft irgendwie die Pixel nicht. Das ist ja, so genau. Das Ding. Aber es sind ein paar so kleine Sachen auch drin, optisch. Naja, schauen wir mal, wie die Geschichte da auch zu Ende geht. Das interessiert mich ja auch immer, was die Story ist. Gut. Jo. Ja, haben wir alles. Machen wir einen Sack zu, oder? Machen wir einen Sack zu und nächste Woche dann mit iTunes 11. 11. 11. Ich glaube noch nicht dran. Aber es wurde doch schon was gepostet auch. Es wird passieren und wir werden es alle... ich habe keine Ahnung. Aber warum jetzt eigentlich mittendrin so? Was? Wozu? Why do they want to do that? Okay, Dominik muss überstürzt den Podcast verlassen, weil er angerufen wird. Wir verabschieden uns. Wir werden dazu jetzt auch überstürzt. Tschüss. Tschüss. There are a lot of things that were presented to me and I'd say, well, do I like it? Do I not really like it? Is it a favorite or is it just kind of a like? That's not doing it for me right now. Thank you. Some things are more favorite than others, you know? So we obviously are going to be giving away iPads, are we not? Well, it is one of your favorite things. You're crazy for it. I would say it's an appendage. I would say it's an appendage. I go nowhere without it. We started hearing about Oprah's love of the iPad last year. Then we're in the presentation and she brings up the iPad again. The question is, number one, will they give it away? Number two, they're having trouble keeping them in the stores. You may not have enough. None of us want to say, we don't know if we can get the iPad for favorite things, but we're going to keep trying. So let's get some intel. Okay, great. Thanks, guys. Thank you.